25. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über zwei Bekannte von Seneca und Lucilius und die Art, wie ihre Besserung zu versuchen sei. Ermunterung zur Genügsamkeit. Man denke und handle als in Gegenwart eines Zeugen. Was unsere beiden Freunde betrifft, so muss man verschiedene Wege einschlagen. Die Fehler des einen muss man verbessern, die des andern brechen. Ich werde mit aller Freimütigkeit zu Werke gehen. Ich liebe jenen nicht, wenn ich ihn nicht hart anfasse. Wie, fragst du, einen 40-jährigen Mündel denkst du unter deiner Aufsicht zu halten? Siehe doch, dieses Alter, wie verhärtet und ungefügig es schon ist. Er kann nicht umgeformt werden, nur das Zarte lässt sich bilden. Ob ich etwas ausrichten werde, weiß ich nicht. Aber lieber will ich, dass es mir am Erfolg als an treuem Willen fehle. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, selbst langwierige Krankheiten heilen zu können, wenn man der Unmäßigkeit steuert und den Kranken nötigt, vieles auch gegen seinen Willen zu tun und zu leiden. Auch zu dem andern habe ich nicht viel Zutrauen, ausgenommen, dass er über seine Fehler noch rot wird. Dieses Schamgefühl ist zu unterhalten. Solange es in seinem Gemüte andauert, wird immer einige gute Hoffnung stattfinden können. Mit jenem Veteran aber glaube ich, schonender verfahren zu müssen, damit er nicht dahin komme, an sich selbst zu verzweifeln. Keine Zeit, ihm beizukommen, ist geeigneter als die gegenwärtige, wo er einen Stillstand macht, wo er einem Gebesserten ähnlich ist. Andere hat diese Pause getäuscht. Ich lasse mich nicht bereden, sondern erwarte, dass seine Fehler mit großem Wucher wiederkehren werden. Denn ich weiß, sie haben sich nicht verloren, sondern sie ruhen bloß. Ich werde dieser Angelegenheit einige Zeit widmen und versuchen, ob etwas getan werden kann oder nicht. Du, mein Freund, erweise dich uns, wie du tust, als einen Mann von Willenskraft und schleppe dich nicht mit vielem Gepäcke. Nichts von dem, was wir haben, ist notwendig. Kehren wir zum Gesetz der Natur zurück und unser Reichtum liegt bereit. Was wir bedürfen, ist entweder umsonst zu haben oder wohlfeil. Die Natur verlangt Brot und Wasser, und hieran ist niemand arm. Wer auf dies seine Bedürfnisse beschränkt, mag mit Jupitern selbst an Seligkeit wetteifern, wie Epikurus sagt, von welchem ich noch ein anderes Wort diesem Briefe beischließen will. Handle in allen Stücken so, als sähe Epikurus dir zu. Es ist unstreitig heilsam, sich selbst einen Aufseher zu bestellen, auf den man stets hinblicke und den man sich bei seinen Gedanken als zugegen vorstelle. Das bei weitem Schönste ist freilich, so zu leben, wie unter den Augen eines rechtschaffenen und immer gegenwärtigen Mannes. Doch bin ich schon zufrieden, wenn du immer so handelst, als ob überhaupt irgendeiner zuschaute. Die Einsamkeit beredet uns zu allem Schlechten. Wenn du es einmal dahin gebracht hast, dass du achtungsvolle Scheu auch vor dir selbst hast, dann wirst du deinen aufseher entlassen dürfen. Indessen bewache dich durch das ansehen irgend eines andern, sei dieser nun cato oder scipio oder laelius oder irgend einer, in dessen anwesenheit auch verdorbene menschen ihre fehler unterdrücken würden. Bis du aus dir selbst den Mann gemacht hast, in dessen Gegenwart du zu sündigen dich scheuest. Hast du dies getan, hast du angefangen, bei dir selbst in Achtung zu stehen, so kann auch ich wagen, dir zu erlauben, was Epikurus gleichfalls anrät. Dann zumal ziehe dich in dich selbst zurück, wann du genötigt bist, unter der Menge zu leben. Du musst der Vielheit unähnlich werden, doch bis es für dich sicher ist, in dich selbst dich zurückzuziehen, sieh dich nach Einzelnen um. Da ist keiner, für den es nicht besser wäre, mit irgend jemand als mit sich zusammen zu sein. Dann zumal ziehe dich in dich selbst zurück, wann du genötigt bist, unter der Menge zu leben. Wenn du anders gut, leidenschaftlos und Herr deiner selbst bist, sonst müsstest du von dir hinweg unter die Menge dich begeben, denn du hättest einen schlechten Gesellschafter. Ende von 25. Brief.